Aber sag mal, wo ist Bernd eigentlich abgeblieben? Wer? Bernd, der wollte doch nur mal eben zum Klo. Ja, ich auch. Ja, aber Bernd schon vor 5 Minuten. Und? Na, das stimmt mich doch ein bisschen nachdenklich. Was? Dass er so lange wegbleibt. Das ist aber kein Grund, nachdenklich zu werden. Stimmt, man sollte eher aktiv werden, mal nach dem Rechten sehen. Na, dann mach mal. War jetzt übrigens nicht politisch gemeint. Ja. Sagtest du nicht, du musst auch mal? Ja. Ja, dann komm mit. Gut. Hast du einen Edding? Ja. Supi. Hast du wieder einen neuen Klospruch oder was? Mhm. Sag mal. Hoch vom Dach pfeift jede Dohle, brecht die Macht der Monopole. Aha. Cool, oder? Berthold Brecht? Ja. Cool. Weit und breit kein Bernd zu sehen. Rätselhaft, oder? Vielleicht ist er ja in einer dieser Toilettenkabinen. Besetzt. Hast du gehört? Ja. Besetzt, hab ich gesagt. Wer war denn das jetzt? Bernd, bist du's? So sieht's aus. Was machst du denn da? Ich rohre. Zigaretten? Nee, Pfeife. Mit Vanilletabak? Blödsinn. Ach so, dann kiffst du, oder? So sieht's aus. Na, wie denn ohne Drogenerfahrung? Heißt ja ohne Drogenerfahrung. Warum rauscht denn das hier so? Muss das Rauschgift sein? Ich hab bestimmt mehr Drogenerfahrung als ihr, damit das wisst. Fernsehen, Fußballfrau. Ich frage mich vor allem, warum du dich hier einschließen musst zum Kiffen. Das kann man hier in Berlin doch überall. Ja. Das liegt unter anderem daran, dass ich auch mal musste. Ach so. Na, der sparsame Mann scheißt auf Arbeit, oder? Sparta Club hat. Wir wollen jetzt nochmal losfahren nach Neukölln, ein bisschen was zu rauchen besorgen. Kommst du mit? Was gibt's denn da zu kichern? Ob du mitkommst, habe ich gefragt. Kein Kontakt mehr. Falsch.